The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo liebes Face of Death Team, hallo liebe Mithörer. Diesmal möchte ich ein Thema vorschlagen, das mir wegen meiner Vergangenheit persönlich ziemlich nahe liegt. Ich bin Aussiedler und bin 1990 mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Geboren bin ich in Kasachstan in einer Stadt namens Alma-Ata. Und genau aus dieser Stadt stammt auch der Serienmörder und Kannibale Nikolai Dschumagliew. Leider kann ich mich an so gut wie gar nichts aus dieser Zeit erinnern. Logisch, mit 4 Jahren. Außer, dass zum Beispiel 2 meiner Cousins behauptet haben, ihn 1989 auf einem Feld gesehen zu haben. Natürlich haben sie sich anscheinend versteckt und so schnell wie möglich verzogen. Inwiefern das wahr ist, kann ich natürlich schlecht nachvollziehen mittlerweile. Dann gab es noch so Gerüchte, zum Beispiel, dass er am liebsten Pelmeni aus den Brüsten der Frauen gemacht hat. Pelmeni sind die russische Art der Maultaschen. Und diese Pelmeni hat er anscheinend auch schon mal einem Polizisten zum Essen vorgesetzt, der bei ihm zu Besuch war, noch bevor alles aufgeflogen ist. Also er hat wirklich keinen Skrupel. Ich wünsche mir, ihr könnt mal was zu dieser Person herausfinden und eine Folge aufsetzen. Ich danke euch vielmals und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 vom Face of Death Podcast. Ja, das war ein Vorschlag für einen Fall, den wir vielleicht mal machen sollten. Vom Waldemar nennt er sich, so steht es zumindest in der Mail. Und es geht um den Kannibalen Nikolai, das habt ihr gerade gehört. Ja, ich sag mal vielen Dank. Ich glaube, der ist aber schon ganz, ganz in der engen Auswahl jetzt an der Stelle. Fragen wir doch mal den Hatti. Ich hoffe, dass der am anderen Ende dieser langen, langen Internetleitung irgendwo im Norden der Republik auf mich wartet. Das ist richtig, ja. Ich komme gerade frisch vom Abendbrotessen. Passend zum Einstimmen gab es heute Leber. Oh. ja, ich finde das total schön, total klasse. Ich mache auch mal wieder Audiokommentare. Das lieben wir. Und wenn wir dann auch noch gleich einen Fallvorschlag kriegen, geht das natürlich gleich in Schublade ganz wichtig. Ich denke mal, wir werden uns diesen Fall mit Sicherheit mal annehmen. Wir haben im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Es wird etwas problematisch mit den russischen Namen werden. Also Nikolai, Igor, das kriegen wir noch hin, aber ja, dann wird schwierig. Der Nachname ist schon schwierig, gell? Das heißt Dschumagliew oder so. Aber okay, da können wir drüber reden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja, definitiv. Ja, was wir auch hingekriegt haben, wir waren zwar nicht live dabei, aber wir haben es hingekriegt, wir sind im Radio, wir haben, glaube ich, in der letzten Sendung gesagt, wir denken drüber nach oder wir paldovern da was aus mit Radio, ich weiß gar nicht, ISN oder ISN, die haben jetzt so eine Mystery-Crime-Sendung ins Leben gerufen. Und zwar samstagabends 22 Uhr gibt es den Face of Death Podcast. Und zeitgleich zu der Veranstaltung in Kiew lief unsere erste Folge. Ja, Klaus hat es sogar kurz live, glaube ich, reingehört. Ich auch, ich war im Rettungsdienst. Ich wollte halt wissen, wie da sowas angekündigt wird und so. Ja, haben sie gut gemacht, ne? Hat echt Spaß gemacht, ne? Ja, das war sehr schön. Also ich war natürlich sehr interessiert an der Anmoderation. Ich meine, da muss man nichts schönreden, wenn man weiß, sowas kommt irgendwo, da hört man natürlich rein. Das hat ja jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass man eitel ist oder irgendwas, aber interessiert einen. Und ich habe dir da noch geschrieben, ich habe das sogar aufgenommen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe mein Zoom H2N irgendwie mit mehreren Kabel an meinen Laptop gepömpelt, dass ich das irgendwie mitschneiden kann, weil das wollte ich schon gerne hören. Ja, ich freue mich darüber. Also das ist eine schöne Geschichte. der Plan ist jetzt, dass die unsere Folgen, soweit sie schon online sind, jede Woche spielen und wenn sie dann aufgeholt haben bis zur heutigen Folge, dann reden wir mal, dann wird das wahrscheinlich 14-tägig dann werden, weil wir werden unseren Aufnahmerhythmus nicht ändern können. Dafür ist es einfach zu viel Arbeit, so eine Folge vorzubereiten. Also eine Woche ist relativ knapp, um das alles zusammen zu sammeln, naja, was aber wir da an Info haben. Ja. Man müsste jetzt ausrechnen, also Sie bräuchten jetzt 28 Wochen. Ja. In diesen 28 Wochen produzieren wir ja aber schon wieder 14 neue. Also das, ja, dauert, genau, das wird, das dauert aber erstmal eine ganze Zeit lang. Was ja, Klaus und ich uns auch mal überlegt haben, wir werden auf alle Fälle auch mal eine Exklusivaufnahme, ein Exklusivfall nur fürs Radio machen. Den Fall wird es nicht online geben, den gibt es nur in der Radiosendung. Das ist eine Idee, die wir gerne für das, ich sag ISN-Radio jetzt mal genau machen würden. Ja, das würden wir aber entsprechend ankündigen. Ja, das, sicherlich. Dann, das ist dann, kein das, Problem mehr. Das müsst ihr euch da und da anhören. Und ja, weil es ist ja so ein Geben und Nehmen. Ich weiß nicht, ob wir, was jetzt in den letzten zwei Wochen passiert ist, viel dem Radio zu verdanken haben oder einfach mal unserer Schattenredaktion, die mal sehr fleißig bei Twitter und Facebook war. Ja, wir haben unwahrscheinlich vieles Feedback bei Facebook gekriegt, bei Twitter gekriegt, Direktnachrichten und keine Ahnung, Likes, also bei den Facebook, da gab es so viele Likes bei den ganzen Beiträgen, also das E-Mail-Postfach klingelte immer und ja, wir haben also nachher auch noch einen wirklich sehr, sehr netten, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist ein Kommentar oder so bei Facebook, den haben wir am Ende des Podcasts, ne? Mhm. Und ja, und es gab zwei neue Rezensionen, wie Klaus so schön sagt, bei iTunes. Yeah, beim iTunes. Das freut uns am meisten. Wir wissen natürlich nicht, ist das jetzt dem Radiosender geschult? Wenn ja, Dankeschön. Ansonsten schreien wir und betteln wir natürlich immer nach iTunes-Nachrichten. Habt ihr einen Mac oder habt ihr einen PC? Habt ihr iTunes gemacht und so? Gefällt euch der Podcast, dann haut rein. Gefällt euch nicht, haut auch rein, ist ja egal. Aber momentan sind wir sehr, sehr gut mit 5 Sterne immer bewertet worden. Es gibt, also das heißt, nee, einer hat auch mal gesagt, nee, muss nicht sein. Aber gut, das ist ja auch Geschmackssache. Ich würde ganz gerne mal die beiden iTunes-Rezensionen vorlesen für die Leute, die kein iTunes haben. Ja, da geht's schon los. Es ist kein Russe. Der gute Mensch heißt Treksinski-Fifi-Fan oder Fan. Also sehr, ja, das sieht aus. Ich kann es auch nicht lesen. Sieht aus wie so ein Anagramm, keine Ahnung. Die Überschrift lautet, sehr gut, mal was ganz anderes, sehr hörenswert. Bitte am Ball bleiben, das wäre allerdings eine, da wäre allerdings eine Kleinigkeit. Bitte immer, bitte aufhören, immer wieder zumindest zu sagen. Echt, haben wir das? Ja, muss ja aufgefallen sein. Offensichtlich, les mal weiter. Richtig wäre zumindest, okay. Mm-hmm. Ebenso hat das Wort einzig, kein Plural. Ich weiß, wir lieben es, alle korrigiert zu werden. Ja, vielen Dank dafür. Ja, ist aber wahrscheinlich einfach so, dass man sich einfach diese Redenswendung angewöhnt hat. Und ja, wenn jetzt einer, sage ich mal, Deutsch studiert oder Deutschlehrer ist, dem fällt sowas wahrscheinlich eher auf. Mir fällt sowas nicht auf. Nee. Ja, ich sag mal so, zumindestens ist das jetzt die einzigste Rezension, wo sowas mal vorgestellt wird, dass wir das falsch machen. Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Ja, es macht ja auch nichts. Also nee. Es gibt, ist ja auch immer die Diskussion, heißt es der, die das, den Kommentar, ja, keine Ahnung. Ja, wir reden halt so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und aber ich meine, ich persönlich gebe mir ja schon Mühe, hier Hochdeutsch zu sprechen. Ich könnte ja auch ganz anders notfalls als kölsche Jung. Aber ja. Zumindest haben wir noch einen weiteren Kommentar. Ja. Also es war nicht der einzige. Nee, genau. Oh ja, das könnte jetzt ein Russe sein, Tanjev. Tanjev, okay. Ja. Spannende Unterhaltung. Eigentlich ist es makaber, sich von grausamen Mordfällen unterhalten zu fühlen, aber eigentlich geht es ja nicht ausschließlich um die Morde selbst, sondern jeweils um den ganzen Tathergang und die danach erfolgten und erschreckenderweise häufigen im Sande verlaufenden Ermittlungen. Im Face of Death Podcast wird entsprechend ein kritischer Blick auf die Fälle geworfen und aus heutiger Sicht kommentiert. Reinhören lohnt sich. Ja, vielen Dank. Also, wenn ihr Lust habt, euch mit iTunes zu verbünden, Klaus freut sich, macht einen Kölsch dafür auf. Jo. Ja, kommen wir zum Ernst des Lebens. Ich weiß es nicht, du hast Diskussionen geführt. Sind es 6, sind es 7 Tote? Klär uns auf. Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Ja, es geht um unser Krimi-Rätsel, was wir hatten. Und ich glaube, das erklärt sich jetzt, wenn wir das nochmal genau anschauen. Also, der Text, den wir rausgegeben haben, war folgender: Liebesgrüße in Blei. An einem ganz besonderen Tag fanden 6 Männer den Tod, hatte ich gesagt. Jetzt ist es so, die richtige Antwort wäre gewesen das Valentinsmassaker, und das bezeichnet die Erschießung, und dann steht in der Wikipedia, von 7 Personen am 14. Februar 1929, die Teil eines Bandenkrieges in Chicago waren. Na, was ist da los hier heute? Na gut. An diesem Valentinstag hielt ein Wagen voller Uniformierter vor dem Sitz der Morgan-Bande, einer in Chicago ansässigen Verbrechervereinigung. Heraus sprangen keine Polizisten, sondern Männer des in ganz Amerika berüchtigten Gangsterboxes El Capone. 150 Gewehrkugeln später lagen 6 Mitglieder der verfeindeten Bande tot am Boden. Soweit die Geschichte, auch im Wikipedia, und das stimmt. Es waren zu dem Zeitpunkt 6 Tote. Die Verwirrung kommt, glaube ich, dadurch, es gibt einen 7. Toten, das stimmt, aber der überlebte halt noch 3 Stunden, und war auch bei Bewusstsein, aber gab so keine Angabe zu den Taten und zu den Tätern raus an die Polizei. Also 7 oder 6 hin und her, die Quelle, die, wo wir die Rätsel hernehmen, die haben halt die 6 genommen, die direkt tot waren. Der 7. namens Frank Gusenberg, der ist halt 3 Stunden später erst gestorben. So oder so, auf jeden Fall gab es richtige Lösungen, und sehr schön auch diesmal ganz viel Kommunikation untereinander, also mit zwischen mir und den Leuten, die es gelöst haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dabei habe ich entdeckt, es gibt tatsächlich eine neue Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich habe sehr gelacht, und zwar der Isopode hat mich angeschrieben, nicht auf Facebook, nicht auf Twitter, nicht über die Kommentarfunktion oder E-Mail, sondern übers Quizduell. Also auch das ist möglich, durchaus. fand ich ganz spaßig, weil wir da miteinander ein bisschen uns da ja, betteln heißt das, ne? Und dann ja, kam halt neben den richtigen Lösungen im Quizduell, kam noch so, da kann man auch so Nachrichten absetzen oben, kann man miteinander chatten, und da kamen dann die Nachfragen zum Face of Death Rätsel. Fand ich sehr, sehr nett. Also habe ich gelacht. Ich habe in der S-Bahn gesessen, und dann kam das der andere da drüber, das Krimi-Rätsel mit mir diskutieren wollten. Sehr schön. Also der Isopode hat dann auch richtig gelöst. Auch richtig gelöst hat die Christina, die auf Twitter unter Miss Ophelia 87 unterwegs ist, der Carsten, der Peter, Rainer, Bulli und Ralf. Jetzt ist es so, die haben das größtenteils, ne, sie haben es alle sogar noch in die Kommentare geschrieben zu unserem Blog. Das werden wir am Ende noch ausführlich vorlesen, würde ich mal sagen, weil das lohnt sich, das sind sehr schöne auch Zusatzinformationen noch zu diesem Fall. Und ja, wie gesagt, wir waren in Chicago, 14. Februar 1929, insgesamt 7 Tote, und ja, der eine hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Ja. Ja. Um vielleicht nochmal den Ablauf mal detaillierter zu erklären, ich glaube, die Miss Ophelia 87, entweder das ist eine neue Hörerin und hat sich das erste Mal daran beteiligt. Wenn ihr Lösungen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare als Kommentarfunktion oder als Direct Message. Wenn ihr eure Lösung bei Twitter öffentlich macht, werden wir darauf nicht antworten, ob die Lösung richtig ist oder nicht. Dann ist ja der Spaß für alle verdorben, und ja, auch für dich vielleicht. Dann will der eine oder andere vielleicht gar nicht mehr rätseln. Ach ja, das ist das. Ja, das passt oder so. Weil ich glaube, sie hat es öffentlich bei Twitter gepostet, ne? Ja, aber da muss ich auch sagen, also sie hat dann aber auch ganz toll, finde ich auch super, sie hat es tatsächlich auch auf dem Blog nochmal geschrieben. Ja, also ich weiß. Ja, das ist schon, aber klar, das ist, wir werden das ab und zu jetzt nochmal sagen, es macht natürlich für alle mehr Spaß, wenn die Lösungen, auch die falschen Lösungen, erstmal ein Stück weit so unter uns bleiben, das ist natürlich ganz klar. Aber wer es jetzt auf Twitter raushaut, die Schattenreaktion, die schwitzt dann immer ein bisschen, aber ich glaube, die können das auch handeln. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. am besten nutzt ihr Twitter zur Kommunikation, wenn ihr das beliebte Ja- und Nein-Spiel mit Klaus spielen möchtet. Klaus, erklär doch nochmal das Ja- und Nein-Spiel. Ja, Ja- und Nein-Spiel heißt, ihr dürft oder ihr solltet und könnt, und da freue ich mich auch, auf Twitter Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Und die dürfen durchaus wieder auch öffentlich sein, weil dann die anderen ja auch eine Zusatzinformation kriegen, die unseren RSS-Twitter-Feed-Dingens da mitlesen oder unsere Timeline mitlesen. Aber Lösungen natürlich, das wäre super, wenn die irgendwo an uns erstmal so, zum Beispiel auf Quizduell, an uns gehen. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut und ja, ist auch ein toller Fall. Der macht auch Spaß, da kann man ein bisschen mal nachgoogeln noch. Ja, das ist halt so dieses Chicago damals, oder ich glaube, da gibt es auch Filme ohne Ende, ne, aus der Zeit. Ich habe da immer direkt so ein Bild hier, die Jungs mit den Hüten und den Anzügen und den Schuhen mit den weißen Gamaschen und so. Das ist dann bei mir immer gleich so. Blues Brothers. Ja, nee, Blues Brothers haben keine Gamaschen getragen. Apropos Gamaschen. Apropos Schuhe. Ja, genau. Hatti. Apropos Schuhe. Ja, Hatti, darf ich dich was fragen? Ja, mal so ganz, ganz unter uns. Mein lieber Hatti, hast du in deinem Leben schon einmal Frauenkleider, Frauenunterwäsche oder Frauenschuhe getragen? Warte mal, also ich habe. Überleg mal genau. Ja, nee, habe ich schon mal, aber nur weil ich es probiert habe, weil ich immer gesagt habe, man kann da drauf nicht laufen. Mhm. Ich habe mal, wie sagt man, High Heels? Musste ich von einer Freundin von meiner Frau anziehen, die ist ziemlich groß und hat also gleiche Schuhgröße wie ich, 44, weil Frauen haben ja irgendwann kleinere Schuhe. Kleider, ich glaube mal so aus Just for Fun zum Karneval oder so ein Gedönse oder aber sonst so, um einen Fetisch auszuleben, wo du jetzt wahrscheinlich drauf willst, nein, also es war eher so aus Spaß. Aus Spaß. Ja, ich habe auch überlegt, mal für mich, ich habe schon viel Unsinn gemacht in meinem zweiten Standbein, was ich habe als Musiker, aber Frauenkleider waren noch nicht dabei bis jetzt. Wer weiß, was kommt. Ich plane ja immer noch, die Rocky Horror Picture Show mal auf die Bühne zu bringen. Dann müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Dann bin ich dabei. Da bist du dabei, ja, da denke ich mir. Da finden wir eine passende, adäquate Rolle für dich dann wahrscheinlich. Ja. Wie kommen wir drauf, Hatti? Warum reden wir hier über Frauenkleider? Wie kommen wir drauf? Ja, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, diesen Spruch gibt es. Und wenn wir immer denken, wir haben schon so ziemlich alles durch, dann kommt immer noch mal wieder was, wo ich dann denke, so bam. Ich meine, Klaus ist der Mensch, der aufgrund seiner Zeit sehr viel das Skript ausarbeitet. Ich habe dann immer nur einen Auftrag, das musst du dir angucken, das angucken und dann lesen. Und wie ich mir das Skript, ich hab mir erste YouTube-Reportage angeguckt und habe so gedacht, so, ganz schön krank, ganz schön krass. So, und wenn man sich das Skript hier anguckt, ich behaupte einfach mal, das ist bisher das ausführlichste Skript, was wir hatten. Also finde ich persönlich, das ist also sehr detailliert mit Daten und solchen Geschichten. Also ich glaube, wir werden das auch so ein Ping-Pong machen, dass jeder sich ein Jahr oder Datum immer vornimmt. Ist dann einfacher. Und der Fall hat mich so ein bisschen an Jürgen Bartsch erinnert, muss ich sagen. Zumindest was die Ausführung des Täters betrifft. Ich meine, der hat ja, glaube ich, so im rechten Sinne kein Fetisch. Bei ihm waren es ja halt einfach nur kleine Kinder und töten und missbrauchen. Aber hier gibt es ja ein Fetisch in dem Fall, wenn ich das mal so sagen darf, der dann dafür führt, dass dieser Mensch zum Mörder wird. Wir haben bewusst nicht den Namen des Täters gleich am Anfang oben in die Shownotes geschrieben oder für euch im RSS-Feed. Er ist bekannt unter dem Lustkiller. Jetzt kann man natürlich schnell googeln, wer ist das? Aber wer sich ein bisschen Spannung holen möchte, der sollte dann warten, bis wir dann am Ende den Täter mitteilen. Ich habe Klaus immer gehört, dass er Luft holt. Er möchte noch was sagen, bevor er vorliest, nehme ich mal an. Nee, das passt. Das passt alles so, ja. Ich bin heute richtig, wie soll ich sagen, das ist auch wegen dem Kommentar, darf man Freude haben an so Sachen, was da eben in den Kommentaren war. Ja, freut nicht, aber mir persönlich machen diese Fälle halt Spaß und ich bin dann immer doch sehr aufgeregt und freue mich dann, wenn das, was wir aufgeschrieben haben, wenn wir es dann auch verpodcasten können dann endlich. Ja, es ist ja auch, man merkt ja auch im Vorfeld, ja, wir lachen, wir freuen uns und so, aber der Ernst des Lebens beginnt natürlich auch immer mit der Fallvorstellung von Klaus. Und definitiv, ja. Und ich denke einfach mal, wir hören erstmal in den Fall hinein. Der als Lustkiller bekannt gewordene Mann wurde im Jahr 1939 in Fauster Kota geboren und übersiedelte als Kind mit seiner Familie nach Kalifornien. Seine Jugend war von einem tiefen, beständigen Hass gegen seine dominante Mutter geprägt und von einem seltsamen, frühreifen Fetischismus für Frauenschuhe. Als er einmal ein Paar hochhackiger Schuhe auf der örtlichen Müllhalde entdeckte, brachte er sie mit nach Hause, wo seine Mutter sie ihm wegnahm und vor seinen Augen verbrannte. Tja, und das ist wahrscheinlich schon so der Kick schlechte Kindheit, weil das wird nämlich hier ganz prägnant auch genannt. Und ja, ich habe es ja gerade erwähnt, dass wir jetzt im Ping-Pong erstmal zwischen Daten und Jahre hinspringen, weil das sind alles sehr kurze Absätze, aber es ist dann wahrscheinlich zum Hören auch ganz gut. Wir befinden uns im Jahre 1939 und zwar am 31.01. Da wurde unser Täter in Webster, South Dakota geboren. Er war der zweite Sohn, der in der Familie war und man hätte aber lieber eine Tochter gehabt und somit war der kleine Junge fortan gleich schon abgestempelt, unerwünscht. Jetzt kommt nämlich das, was ich gerade sagte zur Einleitung, die schlechte Kindheit. Aber wenn man sich das Ganze so anguckt, wie das Umfeld dort war, wäre natürlich oder ist natürlich ein zweiter Sohn für den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb sehr hilfreich. 1944. Zu dieser Zeit lebte er in Portland, Oregon und seine Familie war finanziell stabil. Der fünfjährige Junge war damals schon fasziniert von hochhackigen Frauenschuhen. Er fand ein paar High Heels auf einer Müllhalde beim Wandern. Er nahm sie mit nach Hause und probierte sie an. Und als seine Mutter das herausfand, da hat sie die Schuhe genommen, hat schwer mit ihm geschimpft und hat sie vor seinen Augen verbrannt und ihm wohl gesagt, mein lieber Junge, sowas gehört sich nicht. Tja, und wer sich an seine Schulzeit zurückerinnert, weiß, jeder hat ein bisschen Streiche gemacht. Aber wenn man einen Fetisch hat, dann macht man natürlich auch Streiche, die dann vielleicht nicht so ganz ganz so schön sind. Befinden wir uns im Jahr 1945 bis 1946. Die Familie ist dann nach Riverton, Kalifornien gezogen. Und mit 6 Jahren kommt der Junge in die erste Klasse. Seine Lehrerin, die trägt genau die Art hochhackigen Schuhe, die ihm so gut gefallen. Und sie hat ein zweites Paar Schuhe im Klassenzimmer als Ersatz unter dem Schreibtisch. Er hat sie einmal versteckt, das zweite Paar Schuhe, damit er sie nach Hause mitnehmen kann. Ein Klassenkamerad hat ihn verraten. Der Diebstahl ist aufgeflogen und er wurde halt bloßgestellt vor der ganzen Klasse. Und ja, logischerweise ist der Junge natürlich aus der Klasse gelaufen. Und wenn ich mir überlege, er war 6 Jahre zu dem Zeitpunkt und dann hat er schon so einen Fetisch auf Schuhe. Das ist echt krass, ne? Ja, vor allem, ich glaube, man kann sich auch die Situation vorstellen, weil er ist ja von einem Schulkollegen dann noch verraten worden an der Stelle. Und das ist dann schon peinlich, gell? Wenn du dann da ganz blank dann da stehst. Naja, also wir waren jetzt 1946 bis 1947 geht's weiter. Da war er in der zweiten Klasse und er erkrankte schwer. Und zwar so schwer, dass er die meiste Zeit nicht am Unterricht teilnehmen konnte. Die Ärzte diagnostizierten neben Masern, geschwollene Drüsen und Halsschmerzen eine Laryngitis. Das ist eine Entzündung des Kehlkopfs. Da diese Kehlkopfentzündung nicht rechtzeitig behandelt wurde, breitete sie sich auch auf weitere Körperteile aus und es musste mehrfach operiert werden. Weiter klagte der Junge immer wieder über so starke Kopfschmerzen, dass er nichts mehr sehen könne. Daraufhin wurde ein Augenarzt hinzugezogen, der aber nichts finden konnte und dem Jungen eine Brille mit Fensterglas verschrieb und gehofft hat, dass da so eine Art Placebo-Effekt dann eintritt. Und dann hat man damals auch mal direkt einen IQ-Test gemacht, um zu schauen, ob er überhaupt schultauglich ist. Der ist aber so ausgegangen, dass er doch eine recht durchschnittliche Intelligenz an den Tag gelegt hat. Ja, also die zweite Klasse war damit auf jeden Fall durch. Und ich glaube, das Thema Schule war auch für unseren jungen Mann sehr, sehr schwierig. Tja, dann gehen wir mal ins Jahr 1947 bis 1951. In der Zeit ist die Familie gleich zweimal umgezogen. Die erste Station war Grants Pass in Oregon und dann ging es weiter nach Wallace Pond in Oregon. In Grants Pass wohnten sie direkt in der Nachbarschaft oder wohnten direkt in der Nachbarschaft mehrere Mädchen im Teenageralter zusammen mit deren Brüdern. Von den Mädchen schleicht er sich dann nachts in die Schlafzimmer. Das heißt, also er hat sich dann schon so Kompagnons geholt. Und da haben sie sich dann mit den Kleidern vergnügt. Also das, was Klaus mich gerade gefragt hat, also selbst das haben wir nicht gemacht. Ich habe das, glaube ich, wirklich mal zum Karneval gemacht. Aber die sind dann wirklich in die Zimmer der Mädels da rein und haben diese Klamotten dann angezogen, Strumpfhosen, Unterwäsche. Und dadurch hat er dann seinen Fetisch, also von Schuhen dann auch weiter auf Unterwäsche und Frauenkleider erweitert. Also der Tick wurde halt immer mehr. Also Schuhe, Frauenkleider, Unterwäsche. Ja, und so nimmt das Ganze dann irgendwann mal seinen Lauf. Ja, und das Ganze schon in recht jungen Jahren dann eigentlich, wenn man das genau schaut. Ne? 1951, da war er noch nicht so alt. Im Jahr 1952 sind wir. Folgende Geschichte. Der ältere Bruder unseres Kandidaten, Larry, hatte mit seinen 16 Jahren ein ganz normales Interesse an Mädchen und Frauen. Wie viele Jungs in diesem Alter versteckte er Nacktbilder, zum größten Teil damals natürlich so handgemalte Bleistiftzeichnungen, in einer Schachtel unter seinem Bett. Larry erwischte seinen kleinen Bruder damals dabei, wie der versuchte, das Schloss dieser Kiste zu knacken. Und da ist es wohl zum Streit gekommen. Und wenn Kinder sich streiten, dauert das nicht lang, dann steht auch die Mutter in der Tür. Hat sich das Ganze angeschaut, hat natürlich auch in die Kiste reingeschaut und die Bilder gefunden. Jetzt muss man sagen, die Mutter hatte ein sehr prüdes und zurückhaltendes Verhältnis zum Thema Sexualität. Ist natürlich vollkommen aus der Haut gefahren und der große Bruder Larry damals, der war insofern großmütig, dass er die Schuld komplett auf sich genommen hat. Und es steht in den Quellen, er ist dafür hart bestraft worden. Das heißt, die Mutter der beiden hat, was diese Geschichten betrifft, immer und immer wieder sehr, sehr hart durchgegriffen. Hm. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die hat sich bei uns zu Hause und auch in der Nachbarschaft zu Hause bei meinen Eltern so in den 80ern auch genauso zugetragen. Und ich war da ja noch kleines Kind oder Teenager, man hat sich keine Gedanken gemacht. Ja, worum geht's? Mit 16 Jahren ist die Familie dann mal wieder weitergezogen und zwar nach Corvallis, Oregon übergesiedelt. Und da begannen die ersten Straftaten in Form von Diebstählen, wobei er sich dann halt Schuhe aus den Nachbarshäusern geklaut hat und gelegentlich Frauenunterwäsche von Wäscheleinen mitgenommen hat. Beides diente ihnen als Hilfsmittel zur Masturbation. Und das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich kann mich erinnern, wir haben eine ganze Zeit lang bei uns in meiner Kindheit, also auf dem Dorf, wurde ganz oft Frauenunterwäsche geklaut. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Gab es das bei euch früher auch? Ist mir so nicht bewusst eigentlich, ne. Kann sein, dass das bei uns auch passiert ist, aber hätte ich jetzt keine adäquate Geschichte zu. Ich kann mich da auch noch erinnern. Ja. Es ist bestimmt auch passiert. Also auf dem Dorf war das ja so, da hing ja die ganze Wäsche irgendwo meistens immer draußen auf der Wäscheleine. Ja, genau, das war... Konntest du immer genau schauen, was so die Mutti von nebenan so unterm Rock hat. Ja, wie gesagt, ja. Da hat sich damals bei uns aber auch wohl keiner so Gedanken gemacht, weil halt einfach alles an Wäsche verschwunden ist. Frauenunterwäsche halt öfter mal, aber da sind auch die Bettlaken verschwunden und auch Jogginghosen, es ist einfach alles verschwunden. Und da hat sich dann wahrscheinlich auch keiner Gedanken gemacht, hey, da ist einer mit einem Fetisch oder so, ne? Also, ja. Na gut, das wäre natürlich die beste Alternative, direkt alles mitzunehmen, dann fällt es nicht gleich so auf, ne? Worauf man scharf ist. Ja, im selben Jahr, wir sind im Sommer 1955, ist der junge Mann losgegangen und hat Unterwäsche gestohlen von einem 18-jährigen Mädchen in der Nachbarschaft und hat sich einen perfiden Plan ausgeheckt, wie er an Nacktfotos der Angebeteten kommen könnte. Was hat er gemacht? Er hat die junge Dame eingeladen in sein Haus unter dem Vorwand, du pass auf, ich könnte dir helfen, deine Unterwäsche und deine Anziehsachen zurückbekommen. Das Mädchen hat natürlich eingewilligt, weil das wäre sie auch froh gewesen, wenn sie das Zeug wieder hat. Und als sie dann zum Haus kam, vor Ort traf sie nicht den jungen Mann, den sie erwartet hat, sondern sie ist auf einen Mann getroffen, der eine Maske anhatte und ein Messer. Das Messer hat er ihr an den Hals gedrückt, hat sie gezwungen, sich auszuziehen, und dann hat der Mann mit der Maske mehrere Fotos von dem nackten Mädchen gemacht und ist dann fluchtartig aus dem Haus gelaufen. Die junge Frau sieht schnellstmöglich natürlich auch zu, aus dieser Wohnung zu verschwinden, und läuft im Vorgarten direkt unserem Unterwäscheliebhaber in die Arme. Dieser hört sich die Geschichte von dem Mädchen an und was alles passiert ist und sagt dann, er selbst wäre auch von einem Fremden im Schuppen eingeschlossen worden und es wäre ihm gerade erst gelungen, sich da zu befreien. Ja, soweit die Geschichte. Das Mädchen geht zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Was wir wissen, hinter der Maske hat sich natürlich unser Unterwäscheliebhaber verborgen und hat sich so halt die Fotos besorgt, die er haben wollte. Gute Geschichte, guter Versuch. Tja, ein weiterer Versuch war dann im Jahre 56, da war er 17 und hat, Achtung, ein Mädchen verprügelt, weil er, ja, unbeholfene Annäherungsversuche gemacht hat, und die wurden natürlich, also er wollte sich lediglich nur verabreden, die wurden zurückgewiesen, und ja gut, da kann man sich jetzt überlegen, was unbeholfene Annäherungsversuche sind, also auf jeden Fall irgendwelche Aussagen oder Fragen, die das Mädchen wohl nicht interessiert haben. Und die beiden sind aber irgendwie dann doch zueinander gefunden und sind mit dem Auto zu einem verlassenen Bauernhaus gefahren. Und ja, er hatte natürlich deutliche Absichten, was er mit dem Mädel vorhatte. Und zum Glück waren die nicht alleine, weil in dem Bauernhaus war noch ein zweites Pärchen, was wahrscheinlich sich auch ein wenig vergnügen wollte. Und ja, und die konnten nämlich dort rechtzeitig einschreiten und die Polizei rufen. Gegenüber den Beamten hat er dann behauptet, dass ein Täter dort vor Ort war, aber es war ein unbekannter Täter und der hat die Frau angegriffen und auch er hat versucht zu helfen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Aussagen da gelaufen sind. Ich meine, die müssen das ja gesehen haben. Die waren dann ja, sage ich mal, zu dritt gegen ihn, müssen ja eigentlich gesagt haben, pass mal auf, nee, das war er alleine, aber ich weiß nicht, hast du da mehr Informationen zu? Die Information ist genau die, so wie du gesagt hast. Also er hat das behauptet vor der Polizei und hat gesagt, ja, ich wollte ja auch nur helfen. Und natürlich, das andere Pärchen hat ja alles gesehen und dementsprechend hat die Polizei natürlich das auch nicht geglaubt, ne, was er sagt, und untersucht das Auto. Und ja, dumm gelaufen. In dem Auto haben sie gefunden Damenunterwäsche, Damenschuhe. Sie haben die Fotos gefunden von nackten Frauen, unter anderem von dem Mädchen, wo wir erzählt hatten, wo er sich mit der Maske die quasi ergaunert hat, und eine entsprechende Fotoausrüstung. Und somit wurde er zum ersten Mal in seiner kriminellen Karriere festgenommen. Für kurze Zeit hat er im Jugendgefängnis gesessen und anschließend wurde er untergebracht in dem Oregon State Hospital. Ja, ein ganz besonderes Gebäude, gell, Hatti? Ja, das ist ein Gebäude, was der ein oder andere vielleicht schon kennt, und zwar aus dem Film Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Ich glaube, damit ist er Jack Nicholson, ne? Jack Nicholson, ja. Ja, ich glaube, damit ist er berühmt geworden. Also in diesem Hospital wurde er untergebracht und der Film wurde dort gedreht. Und ja, wer den nicht gesehen hat, ja, kann ich nur empfehlen. Ist zu seiner Zeit toll gedreht, also ist ein Film, den man heute noch gucken kann. Ist lustig, ist natürlich auch ernstes Thema. Es ist ja Psychiatrie. und auch ein ernstes Thema, aber ja, man sieht also auch, dass die Filmindustrie halt auch Schauplätze genommen hat, die noch ja, im Betrieb sind oder waren. Ja, und den Ärzten hat er eine düstere Fantasie geschildert, so malte er sich ein unterirdisches Gefängnis aus, in dem er Mädchen verstecken konnte. Er stellte sich vor, an ihren Zellen vorbeizugehen und sich nach Belieben ein Mädchen zu schnappen. Ja, aber leider ließen diese seltsamen Sehnsüchte einen sexual gestörten Fetischisten ja, also nicht wirklich aufhorchen. Die Ärzte, die, ja, die haben das irgendwie, ich sag mal, nicht ganz ernst genommen. Die erste Diagnose lautete dann nämlich Anpassungsreaktion der Adoleszenz mit sexueller Abweichung und Fetischismus. Ich weiß nicht, ob Klaus das noch gleich erklären möchte oder er googelt mal. Ich mache kurz den Absatz noch zu Ende. Während des Aufenthalts im Krankenhaus durfte er tagsüber in die Salem High School in Dallas, Oregon, dort am Unterricht teilnehmen. Die zweite Diagnose lautete dann Borderline-Syndrom. Das kennt der ein oder andere vielleicht. Mit beginnender Schizophrenie. Das hat man auch schon mal gehört. Dann nach Ansicht der Klinik gab es keine Gefahr für die Gesellschaft und er wurde nach knapp 9 Monaten aus der Klinik entlassen und ja, hat die Highschool mehr oder weniger mit mäßigem Erfolg abgeschlossen. Ja, Anpassung der Adoleszenz meinst du wahrscheinlich, ne? Kurz ja. Zu erklären. Ja, dahinter verbirgt sich nichts anderes, dass man das als ein normales Verhalten hingenommen hat für junge Männer, die sich gerade im Reifeprozess zur Geschlechtsreife hin befinden. Okay. Oder sprich, ja, Pubertätsstörungen. So hat man das erstmal abgewiegelt. Und auch diese Diagnose auf Borderline-Syndrom war wohl zur damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Das war quasi so der Standard, wenn man nicht genau wusste, was man sagt, dann hat man das so diagnostiziert. Ja, erschreckend eigentlich, dass er nicht als Gefahr für die Gesellschaft erkannt wurde, weil sonst hätte man damals schon einen Riegel davor schieben können. Andererseits hätten wir heute keinen Fall, den wir besprechen können. 1957 bis 1959 hat er dann erfolgreich oder weniger erfolgreich versucht, ein Studium der Elektrotechnik aufzunehmen. Und zwar erstmal in Oregon State University. Und wo es da nicht geklappt hat, hat er sich noch beworben an der Technischen Berufsschule in Salem. Tja, was machen junge Männer, die berufsmäßig nicht erfolgreich sind und auch keine Herzallerliebste haben. Ja, you in the Army now, vom 9.3. bis 15.10.59, da gab es dann nämlich den Beitritt zur US-Armee und Absolvierung der Grundausbildung in Fort Gordon, Georgia. Im Gespräch mit dem Armeekaplan, so hieß das damals, und Armeepsychiater erzählte er immer von bizarren Träumen, in seinem Feldbett von einem koreanischen Mädchen verführt wird. Daraufhin wird er vom Hauptmann Theodore G. Barry aus der Armee entlassen. Also auch da hat er irgendwelches wirres Zeug erzählt. Ja, ich weiß nicht, also das ist schon ziemlich krank und ich kann halt auch nicht nachvollziehen, dass man da im Krankenhaus da gesagt hat, dass er keine Gefahr für die Öffentlichkeit ist, aber das hat man, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, wenn irgendwelche Sexualstraftäter entlassen werden, die gelten als geheilt, so nenne ich es mal, und ja, es gibt halt auch mal den einen oder anderen, der dann halt rückfällig wird und ja, ich weiß nicht, ich möchte dann auch in der Haut des Psychologen oder Psychiaters nicht stecken, wenn ich weiß, ich habe den rausgelassen und muss dann hören, dass er dann doch rückfällig geworden ist. Aber ich bin auch kein Psychiater oder Arzt. Also ich würde pauschal einfach mal annehmen oder so, dass solche Psychopathen oder kranken Leute halt einfach auch intelligent genug sind, wahrscheinlich um den Ärzten irgendwas vorzuspielen und halt denen einfach das erzählen, was die Ärzte hören wollen. Aber auch nur eine Mutmaßung. Ja, obwohl man sieht ja, die Jungs von der US Army, die waren da relativ strikt. Ne? Man hört das auch in einer dieser Reportagen, die es gibt auf YouTube, da gibt es den Originalton. Und dieser Theodore J. Barry, dieser Hauptmann, der sagt da ganz klar, the only thing we wanted was to get rid of him. Also das heißt, nix wie weg mit dem, den können wir in der Armee nicht gebrauchen, der hat sie ja nicht alle am Lattenzaun. Ne? So, kurz übersetzt. Also die haben das relativ gut erkannt, aber, ja, aber sie haben ihn auch nur rausgeschmissen. Die haben nicht dafür gesorgt. Nicht weggesperrt, ja, nicht dafür gesorgt, dass was weitergeht irgendwie, sondern einfach, wir sind den los und dann schauen wir, wie es weitergeht. Der erste Weg, wenn man aus der Armee rausfliegt, war für ihn 1960 zurück zu den Eltern zu ziehen. Und selbst die wollten ihn nicht mehr im Haus haben, muss man ganz klar sagen, sondern sie haben ihm gesagt, kein Problem, du kannst gern zurückkommen, aber du wohnst im Schuppen. Und ich glaube, das war ihm gar nicht so unangenehm, weil da war er unbeobachtet. Und in diesem Jahr kommt es dann auch zum ersten Mal zu einem tätlichen Angriff auf eine junge Frau. Die war ihm beim Spaziergehen aufgefallen und er folgte ihr nach Hause und ist ihr nachgestiegen, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit und stahl ihre Schuhe. Abends hat er die Schuhe dann mit ins Bett genommen und sich damit vergnügt. Und beruflich gab es zumindest mal 1960 einen kleinen Erfolg. Er erhielt eine FCC-Lizenz und damit konnte er beim örtlichen Radiosender anfangen zu arbeiten. Also das scheint irgendeine Funk- und Radiolizenz zu sein, die man damals haben musste, um beim Radio zu arbeiten. Tja, und die Geschichte geht dann weiter von 1962 bis 1966. Da hat er nämlich bei der Arbeit im Radiosender seine zukünftige Frau Darcy Rolfine Metzler kennengelernt. Die war damals zu dem Zeitpunkt 17 Jahre. Die Eltern von ihr waren mit der Beziehung überhaupt nicht einverstanden und haben halt immer versucht, diesen Umgang mit der Tochter zu verbieten, also den Umgang mit ihm zu verbieten. Also die wollten nicht, dass die Tochter sich mit ihm trifft. Ja, und wie das so bei jungen Leuten ist, Mischung aus Trotz gegenüber den Eltern und blinder Liebe, haben sie halt einfach geheiratet. Ich weiß nicht, ob das damals so war, dass man mit 17 Jahren, ob man da nicht die Einwilligung der Eltern braucht, aber scheinbar ging das so. Und kurze Zeit später kam auch das erste Kind zur Welt. Ihre Tochter hieß Megan und die Familie hat ihre Zeit an der Westküste verbracht und rauf und runter gereist, gezogen. Und so hat er aber auch unser Täter, den wir immer noch nicht genannt haben, nicht großartig die Chance, einen Job für längere Zeit zu behalten. Ja, und jetzt kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, wo man sich natürlich fragen muss, Moment mal, der hat doch einen Fetisch, der hat irgendwie, sammelt Schuhe, Frauenkleider und so und hat Mädels geschlagen. Funktioniert das alles in der Ehe? Nein, die Ehe war nämlich von der abnormalen Vorliebe von ihm bestimmt. Seine Frau war ihm hörig und musste unter anderem die Hausarbeit nackt erledigen. Und im Keller gab es ein Zimmer, das sie niemals betreten durfte. Und später war ein Besuch in der Garage bei Strafe sogar verboten. Ja, das können wir uns mal schon mal merken für den weiteren Verlauf der Geschichte. Das mit der Hochzeit hat mich auch erstmal stutzig gemacht. Ich habe dann ein bisschen hinterher geschaut. Die haben sich 62 kennengelernt, da war sie 17. 66 haben sie geheiratet, also vier Jahre drauf, 21, das war genau dann, also fast einen Tag später, wo sie volljährig war, auch in den USA, damals offiziell haben die beiden geheiratet. Das ist soweit stimmig. 1967 lässt sich die junge Familie in Portland nieder, wo der junge Mann einen Job als Elektriker bekommt. In diesem Jahr kommt das zweite Kind, diesmal ein Sohn, der den Namen Jason bekommt, zur Welt. Seine Frau wollte den jungen Vater damals bei der Geburt nicht dabei haben und hat ihn sogar aus dem Geburtszimmer bzw. aus dem Kreissaal rauswerfen lassen. Gefrustet und enttäuscht soll er dann losgegangen sein und, wie er selber sagt, um sein Selbstvertrauen und seine Männlichkeit zu stärken, habe er die nächstbeste Frau verfolgt. Vor ihrem Haus habe er gewartet, bis sie eingeschlafen ist und dann dort eingebrochen, um Schuhe und Unterwäsche mitzunehmen. Diesmal aber ist es ein bisschen blöd gelaufen, weil die junge Dame ist wach geworden, während er quasi gerade dabei war, in ihrem Kleiderschrank rumzuwühlen. was hat er gemacht? Er hat sie gewürgt, bis sie bewusstlos wurde und beging an diesem Tag seine erste Vergewaltigung, die aber lange Zeit unentdeckt blieb. Die hat unser Mörder und Serienkiller dann später zu Protokoll gegeben. Tja, wir reden die ganze Zeit von einem Mörder und wir können euch sagen, es ist ein Serienkiller. Ja, und mit der Überschrift, ein Serienkiller geht ans Werk, starten wir jetzt in den zweiten Teil des Podcasts, und zwar am 26. Januar 1980, da fand er sein erstes Opfer. Es war eine junge Frau, die von Haus zu Haustür Enzyklopädien, also Bücher, verkauft hat. Und im Jahr 68 stieg diese hübsche, kurzhaarige, 19-jährige Linda Swanson, so wie sie hieß, in dem Vorort Aloha ab, oder dort lebte sie. Und ist dort in einen Bus gestiegen, in die Hawthorne-Straße oder Street in Portland. Da hat der Bus gehalten. Es regnete und das Papier mit der Adresse des Käufers darauf war verschmiert. Ja, als sie den Wohnblock hinunterging, sah sie einen Mann, der wohl gerade von der Arbeit heimgekommen war, in seinem Garten stehen und fragte ihn, ob sie hier richtig sei und ob er die Enzyklopädie kaufen wolle. Der Mann lud sie in das Haus ein und sagte ihr, dass seine Frau und seine Tochter im ersten Stock waren, und schlug vor, dass sie in den Keller gehen, wo sie nicht gestört würden. Wir denken kurz zurück. Keller, Zimmer, nicht betreten für die Frau. Slauson stimmte bereitwillig zu, nach unten zu gehen, während sie über die Enzyklopädien plauderte und wie gut sie für seine zwei Kinder waren, wurde sie gebeten, oder er hat sich auf einen Hocker zu setzen. Und ja, dann wurde sie von hinten mit einem Vierkantholz auf den Schädel geschlagen und fiel natürlich auf den Boden. Und das hat unserem Täter nicht gereicht. Jetzt kam das i-Tüpfelchen. Er hat sie dann nämlich mit seinen bloßen Händen erstickt. Und Linda Slauson ist dann durch Ersticken gestorben. Dafür hat man Kellerräume offensichtlich in den USA. Also während das alles passiert, waren tatsächlich seine Frau und seine junge Tochter damals oben im Haus im ersten Stockwerk. Also das heißt, die hätten das mitkriegen können, haben sie aber nicht. Und er hat natürlich jetzt ein Problem gehabt, weil er muss die beiden irgendwie aus dem Haus kriegen. Und da hat er sich Folgendes überlegt, damit er noch so für sich noch ein bisschen Spaß haben kann mit der Leiche, hat er seiner Frau vorgeschlagen, doch mit der Tochter ein paar Hamburger essen zu gehen, hat ihnen Geld gegeben und sagte, na passt mal auf, die Straße runter, da gibt's ein neues Restaurant, das soll ganz gut sein und auch recht preiswert. Ja, die beiden sind dann losgetigert zum Essen und ja, er hatte natürlich freie Bahn, nachdem er dann jetzt alleine war mit seinem Opfer. Ging ein doch recht perverses Spielchen los. Er hat die tote junge Frau entkleidet und zog ihr dann Unterwäsche und Schuhe aus seiner Kollektion an. Also all die Sachen, die er schon als Teenager geklaut hat, hat er sich wohl gut aufbewahrt und die waren wohl griffbereit in seinem Keller. Und es steht dann in den Quellen, dass man sich das so vorstellen kann, dass er wie ein Kind mit einer Puppe spielt, mit seinem toten Opfer damals gespielt hat. Also verschiedene Kleider an, verschiedene Schuhe an. Ja. Ja, also ich, wenn ich das jetzt gleich weiterzähle, ja. das hat so ein bisschen was von, ich spiele mit einer echten, lebenden, toten Barbie-Puppe. Genau so wird es auch beschrieben, ja. Ja, weil selbst als seine Frau und seine Tochter aus dem Restaurant zurückkamen, hat er von der Leiche nicht abgelassen. Ich meine, er hatte seine Frau ja so hörig gemacht und wahrscheinlich auch seine Tochter so klipp und klar gesagt, in den Keller, in den Raum dürfte er nicht rein. Deswegen konnte er sich mit seinem neuen Spielzeug da unten vergnügen. Es gab lediglich ein kurzes Hallo an Frau und Kind und wahrscheinlich nötigsten Floskeln wie, ja, wie geht's, guckt Fernsehen, keine Ahnung. Wie war es Essen? War es billig? Hat es geschmeckt? Ja. Bewaffnet mit einem frischen Bier ist er dann natürlich in den Keller zurückgegangen. Nachdem er sein Spiel mit dem toten Körper der Frau beendet hat, entschloss er sich zum Andenken, was von der toten Frau zu holen und trennte. Jetzt kommen wir so langsam in die Face of Death Kategorie. Er hat dann nämlich einfach mal den linken Fuß abgesägt, zog einen Schuh über den Fuß und stellte das seltsame Gebilde in die Tiefkühltruhe. In den nächsten Wochen nahm er den tiefgefrorenen Fuß immer wieder aus dem Eisfach, zog ihm Schuhe über und masturbierte dabei. Im Schutze der Dunkelheit lud er dann halt auch irgendwann mal die Leiche dann später in sein Auto zusammen mit einem, das musst du mir dann gleich erklären, kaputten Motorblock, um die Leiche zu beschweren. Dann fuhr er zu einer Brücke, die über den William Mead River führte und täuschte dort eine Reifenpanne vor und warf die Leiche in einen unbeobachteten Moment zusammen mit dem Motorblock in den Fluss, wo dieser auch gleich versank und nicht wieder auftaucht. Und du erklärst mir bitte, wie man einen Motorblock alleine hochheben kann. Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber offensichtlich hatte er entsprechend, da steht kaputten Motorblock. Also ich nehme an, ich muss dazu sagen, die meisten Teil dieser Quellen waren im Englischen und ich musste die übersetzen. Und kaputt kann in dem Fall auch heißen, dass es ein Teil eines Motorblocks war, der aber offensichtlich schwer genug war, um einen menschlichen Körper unter Wasser zu halten. Also auf jeden Fall hat er die beiden irgendwie zusammengebunden und dann in den Willamette River geschmissen. Und das scheint auch geklappt zu haben, so wie es da steht. Also sie ist untergegangen und erstmal auch nicht wieder aufgetaucht. Erstmal, ja. Weil das ist klar, irgendwann kommt es ans Tageslicht, sonst hätten wir keinen richtigen Fall, ne? 26. November 1968. Da ist das zweite Opfer an der Reihe, Jane Susan Whitney, damals 23 Jahre alt. Ein dunkelhaariges, hübsches Mädchen. An diesem Abend war Jane Susan nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Heimweg auf der Interstate 5 unterwegs. Sie sollte aber nicht daheim ankommen. Ihr Auto hatte auf dem Weg eine Panne und der erste Pannenhelfer, der vorbeigekommen ist, war unser Schuhliebhaber. Er fand das junge Mädchen hübsch und hielt an. Sie war ein weiteres potenzielles Opfer. Er sagte ihr, er würde das Auto reparieren, müsste aber erst in Salem Werkzeug holen. Also die beiden setzen sich in sein Auto, fahren nach Salem, kommen da an und er lässt die junge Frau im Wagen sitzen, während er ins Haus geht. Als er zurückkommt, hüpft er auf den Sitz hinter ihr. Er legt ihr einen Ledergurt um den Hals, den er an der Autotür befestigt und zwar so, dass es ihr die Kehle zuschnürt. Er verging sich an der sterbenden Frau und vergewaltigt sie auf dem Beifahrersitz seines Wagens. Anschließend hängt er sie wie ein Stück Fleisch an einem Haken in seiner Garage auf. 5 Tage lang verging er sich immer wieder an dem Leichnam und ließ den toten Körper auch dann noch in der Garage hängen, als er übers Wochenende mit seiner Familie in den Kurzurlaub fuhr. Das ist harter Tobak. Das ist ganz harter Tobak. Und es geht noch weiter. Ja, während seiner Abwesenheit, also während die am Wochenende, was weiß ich, angeln waren oder was weiß ich, das wissen wir nicht genau, da ist was Spektakuläres passiert. Und zwar ist jemand mit dem Auto von der Straße abgekommen und genau in die Garage von unserem Serienmörder reingeknallt. Und teilweise war die kaputt. So, die Polizei wurde gerufen, nahm den Unfallschaden auf, entdeckte aber die Leiche nicht. Es wird dann erzählt, ein Polizist hätte versucht, so durch den Spalt in die Garage zu sehen, aber so richtig Mühe hat man sich nicht gegeben. Wäre es ihm damals gelungen, in die Garage zu schauen, hätte er nämlich Jane Susan Whitneys Körper dort hängen sehen. Als der Lustmörder dann heimgekommen ist und die ganze Geschichte mitgekriegt hat, wird erzählt, da hat er sich diebisch gefreut, dass die Polizei ihm nicht auf die Schliche gekommen ist. Und es wird vor allem auch gesagt, das ist was ihm später noch zum Verhängnis wird. Er ist ziemlich hochmütig und ja auch ein bisschen unvorsichtig geworden dadurch. Das ist wohl so ein Ding, dass so Leute dann irgendwann das Gefühl haben, dass sie unantastbar sind, wenn sowas 2-3 Mal klappt. Ja. Auch seinem zweiten Opfer ist er irgendwann überdrüssig geworden und entsorgte auch sie in dem naheliegenden Fluss. Nach dem Verschwinden von Susan Whitney waren die Leute schon besorgt im Dorf, besonders als man dann ihr Auto nämlich gefunden hat. Das soll ein rot-weißer Rambler gewesen sein. Und der stand verschlossen und voll funktionsfähig an einer Raststätte nördlich von Albany, Oregon. Leider konnte die Polizei damals keinen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Buchverkäuferin Linda Slauson und von Jane Susan Whitney herstellen. Da lagen 9 Monate dazwischen. Und das haben die einfach nicht zusammengebracht an der Stelle. Ja, ich glaube auch, dass wenn das so lang auseinander ist, ist das, glaube ich, auch schwierig. Wir kommen ja noch dazu, wie man das dann irgendwann mal zusammenklöppelt, sage ich mal. Vor allem sind die auch wieder umgezogen zwischenzeitlich, ne? Das ist ja das erste Opfer hat er ja damals in dem, sag ich mal, in dem alten Haus im Keller umgebracht und jetzt sind wir schon da, wo er diese Garage hat, die dann jetzt im weiteren Verlauf auch immer wieder ja so der Ort der Taten werden wird. Ja. Tja. Oh ja, das haben wir zusammengekriegt. Steigen mal ein an den 27. März 1969. An dem Tag wartete die Mutter von Karen Sprinker nämlich vergeblich auf ihre Tochter. Die waren zum Mittagessen verabredet und nach dem Essen wollten die beiden ins Kaufhaus Myers and Frank einkaufen. Und da wollten sie Dinge für das Frühjahrssemester an der Oregon State University einkaufen. Nach ein paar Stunden und einer erfolglosen Suche nach Karen wandte sich die Mutter an die Polizei und meldete ihre Tochter als vermisst, wies aber auch gleich darauf hin, dass ihre Tochter bestimmt keine Ausreißerin sei. Die 19 Jahre alte ist Klassenbeste, eine brillante Studentin, ein schönes Mädchen, das eines Tages hofft, Ärztin zu werden. Also jetzt nicht so die klassische Ausreißerin, sagt man. Keine Ahnung, man weiß ja nicht, wie die Leute alle ticken. Die Beamten nahmen die Vermisstenmeldung natürlich gerne zu Protokoll auf, aber laut den Vorschriften in den ersten 24 Stunden braucht man nicht zu suchen, weil in den meisten Fällen tauchen die Leute nach 24 Stunden auf und haben dafür eine logische Erklärung. Was weiß ich, war feiern, war betrunken, habe irgendwo geschlafen und dann hat man natürlich eine ganz klare Information. Aber als Mutter macht man sich auch schon mal nach 8-9 Stunden scheinbar Sorgen und geht zur Polizei. Aber vielleicht sollte man wirklich diese obligatorischen 24 Stunden erstmal abwarten. Nämlich am nächsten Tag also begann dann die Suche nach Karen Sprinker. Und die Beamten wurden dann letztlich zu Meyer und Franks Kaufhaus geführt, wo die Polizei eine Entdeckung machte. Auf der obersten Etage der grauen Betongarage fand man das leere Auto von Karen Sprinker. Es gab aber keine Anzeichen eines Verbrechens. Ihre Bücher lagen alle noch ganz fein so, weil ich auf dem Beifahrersitz. Und sie war weg, als wenn sie sich in Luft aufgelöst hat. Eine Entführung auf dem Parkdeck am helllichten Tag schien zumindest unglaubwürdig, undenkbar für die Beamten. Und dann gab es eine Idee von einem Beamten. Der Weg vom Parkdeck ins Kaufhaus führte nämlich über einen schlecht beleuchteten Treppenaufgang und außerdem durch eine schwere Eisentür. Wenn es da einen Entführer gegeben hätte, hätte er dort zumindest Karen abfangen können und hätte sie durch die Eisentür ziehen können und durch den Verkehrslärm, der dann auf der Straße auch zu hören war, hätte das keiner gehört, wenn sie geschrien hätte. Und später hat sich herausgestellt, dass es genauso passiert war. So sieht das aus. Karen Sprinkler wurde von ihrem Mörder gepackt und in sein Auto gezerrt, erzählt man. Er fuhr sie zu seiner Werkstatt und allem Anschein nach versuchte sie alles, um ihr Leben zu retten. Er zwang sie, sich auszuziehen und in verschiedenen Aufmachungen zu posieren. Das heißt, dieses Barbie-Puppenspiel geht weiter. Um sie zu fixieren, legte er ihr eine Schlinge um den Hals. Das Seil führte er durch eine Winde an der Decke, die den Namen Greifzug trägt. Das kann man nachgoogeln, wie so ein Ding aussieht, habe ich auch gemacht. Er betätigte den Greifzug so, dass sein Opfer 7 bis 8 Zentimeter über dem Boden hing. Dann ging er ins Haus, um etwas zu essen und sah sich einen Cartoon an, während sein Opfer langsam erstickte. Als er in die Garage zurückkehrte, war Karen Sprinkler tot. Wieder missbrauchte er die Leiche, aber dieses Mal genügte ihm das nicht mehr. Er schnitt der Frau die Brüste ab, goss sie in Gips und machte daraus eine Art Bronzebüste, die er tatsächlich als Briefbeschwerer auf seinem Schreibtisch aufbewahrte. Die Überreste der Leiche band er wieder an ein Stück von einem Motorblock und versenkte sie diesmal im Big Tom River. So, das heißt, das sind die Face-of-Death-Geschichten, die wir schon öfter gehabt haben. Eine absolut abartige Art und Weise, mit seinen Opfern umzugehen. Es wird dann immer wieder gesagt, auch in einer Doku, die ich mir angeschaut habe, dass das wohl so ein Ding ist, was diese Mörder haben, einfach die absolute Kontrolle über einen Menschen, endlich mal die absolute Kontrolle über einen Menschen zu haben, was wohl Ausgangspunkt dafür ist, dass so Sachen passieren. Ja. Tja. Aber wir haben Zeugen für diesen Fall schon. Ja, ich wollte gerade sagen, für das Verbrechen. Zwei Stück an der Zahl, die haben nämlich zu Protokoll gegeben. Wir sahen eine große, schwere Person mit hohen Absätzen und einem Kleid. Das heißt also, verkleidet, ne? Sie waren also auch gerade dort in der Garage und sie zerrte an ihrem Gürtel und fixierte Nylons. Die beiden Mädchen dachten nicht, dass es eine Frau war, sondern ein Crossing Dressing Man, also so eine Art, ja. Keine Ahnung. Ja, wie sagt man hier, so ein Olivia Jones-Verschnitt wahrscheinlich, ne? Ja, Crossdressing Man ist ein feststehender Begriff. Also das sind Männer, die auch gerne Frauenkleider tragen. Im Amerikanischen, ja. Ja, und einige Ermittler haben sich dann halt auch gefragt, ob es ein Transvestit ist, habe ich ja gerade gesagt. So alle Olivia Jones, mit dem Verschwinden von Karen Spring, das zu tun haben könnten. Aber es gab natürlich auch Spekulationen. Auch diese Spur wurde nicht weiter verfolgt. Dann ging es weiter am 21. April 1969. An diesem Tag begegnete Sharon Wood unserem Mörder in einer Parkgarage an der Portland State University. Sie passte absolut in das Beuteschema, schlank, attraktiv und allein am Fuß der Treppe stand sie und da wurde eine Waffe auf sie gerichtet und sie sagte, ich werde nicht sagte, ich werde nicht schießen, wenn du nicht schreist. Doch Sharon Woods wehrte sich und biss ihm in den Daumen. Danach wurde sie niedergeschlagen. Aber Sharon Wood hatte Glück. Erschreckt von dem Widerstand der jungen Frau ergreift der Mörder die Flucht. Sharon Woods hat den Angriff überlebt, konnte aber der Polizei keine verwertbaren Hinweise über den Täter geben. Und weil die Beamten den Angriff und die vermissten Mädchen nicht in Zusammenhang brachten, ging es natürlich auch erstmal hier nicht weiter. Und in den nächsten zwei Tagen, also da muss er schon unheimlich Druck gehabt haben irgendwie, hat er nämlich noch zwei weitere Opfer versucht, in sein Auto zu zerren. Aber auch die beiden haben Glück gehabt und sind rechtzeitig entkommen. Es geht um die 12-jährige Gloria Smith, die später noch wichtig werden wird, und die 14-jährige Liana Brumley. Beide hatten das Glück, rechtzeitig noch weglaufen zu können. Und unser Täter hatte nicht die Absicht, seine Opfer zu verfolgen oder ihnen hinterherzulaufen und für noch mehr Aufsehen zu sorgen. Das führte dazu, dass er seine Taktik geändert hat. Und zwar nicht mehr diese Überfälle so ad hoc, sondern er hat sich eine gefälschte Polizeimarke besorgt und hat gedacht, damit seine Opfer besser ködern zu kommen und zu können. Und das genau passiert am 23. April 1969. Eine weitere junge Frau verschwindet spurlos, die 22-jährige Linda Salee. Nachdem sie zunächst nicht zu einem Treffen mit ihrem Freund erschien und auch einige Tage später nicht zur Arbeit kam, reagierte die Polizei auf diese Vermisstenmeldung umgehend. Ähnlich wie im Fall Karen Sprinkler fand man aber nur den roten VW Käfer, der ihr gehörte, auf dem Parkdeck eines Parkhauses. Die Übereinstimmung mit dem Verschwinden von Karen Sprinkler war nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Entführung von Linda Salee soll sich wie folgt abgespielt haben. Ich zitiere aus einer Quelle aus YouTube. Als Salee mit einem Arm voller Geschenke für ihren Freund zu ihrem Auto ging, kam der Mörder auf sie zu. Er zeigte ihr seine Marke und stellte sich als Sicherheitsbeamter vor und sagte, sie müsse mit aufs Revier kommen, da es in letzter Zeit viele Diebstähle gegeben hätte. Widerwillig stieg sie in seinen Wagen. Er fuhr mit ihr von Portland nach Salem und dort direkt in seine Garage. Er fesselte sie und ging dann zunächst zum Essen ins Haus. Als er wiederkam, hatte sich Linda befreit, rührte sich aber nicht. Sie muss wohl geglaubt haben, dass er sie vielleicht freilassen würde. Erneut gefesselt wurde sie genau wie Karen Sprinkler an der Decke der Garage aufgehängt, mit dem einzigen Unterschied, dass sie mit den Zehenspitzen den Boden berühren konnte und nicht sofort erstickte. Erst wenn er genug haben würde, könnte er am Seil ziehen und sie würde stranguliert werden. Auch hier wurde der Leichnam im nächstgelegenen Fluss entsorgt. Für unseren Mörder war dies aber kein perfekter Mord. Das sagt er sogar selber. Er hat keine Andenken behalten und das Zitat original von ihm ist: Die Brüste waren komplett rosa und um die Brustwarzen war kein dunkler Ring. Das hat mir nicht gefallen. Ja, Linda Salis Entführung und Mord wurden am 10. Mai bestätigt. Da fischte ein Mann im Big Tom River, etwa so 12 Meilen südlich von Corvallis, Oregon, als er einen Körper entdeckte, der unter Wasser hin und her schwankte. Und es sah so aus, dass er irgendwo am Grund des Flusses befestigt sein musste. Es war der Leichnam von Linda Sali, der mit einer Nylonschnur an einem Getriebe festgebunden war und so im Fluss versenkt wurde. 2 Tage später entdeckte ein anderer Fischer die Leiche von Karen Sprinkler, die auf die gleiche Weise entsorgt wurde. Die Autopsien der beiden ergaben als Todesursache Strangulation. Also bitte nicht denken, dass wir uns sowas ausdenken. Das ist wirklich Wahrheit. Das ist echt krank. Das ist echt kranker Scheiß. Ja. Die YouTube-Reportage ist wirklich gut, aber ich finde, die YouTube-Reportage ist hingegen das, was wir hier in den Einzelheiten berichten, ist die harmlos. Ja, aber die YouTube, selbst die YouTube-Reportage ist nichts für schwache Nerven. Also das müssen wir hier schon mal ganz klar sagen. Wir werden sie verlinken unten in den Shownotes, wie immer. Ja, vielleicht anschauen und man kann ja vorspulen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Ermittlungen. Ja, genau. Das heißt, zur Erleichterung in Anführungsstrichen aller sind wir jetzt mit den Morden an sich erstmal durch. Ja, den Ermittler war nämlich klar, das ist ein Serienkiller, das haben wir gesagt. Das war jetzt der Lebenslauf oder die Geschichte des Serienkillers und ja, man war sich jetzt ziemlich sicher, es ist ein Serienkiller, der nicht aufhören würde zu morden, bis man ihn gefunden hat und eingesperrt hat. Die Polizei von Salem, geführt von Leutnant Jim Stovall, startete eine intensive Untersuchung. Zunächst wurde der Fluss mehrfach abgefahren, um nach möglichen weiteren Opfern zu suchen. Die Studenten an der Oregon State University, die Karen Sprinkler kannten oder auch nur entfernt mit ihr Kontakt hatten, wurden befragt, ob ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei während der Zeit, also während sie verschwunden war. Ein Hinweis waren die Knoten in den Seilen, mit denen die Opfer gefesselt waren. Das wird auch in der YouTube-Reportage gut gezeigt. Diese Art von Knoten werden sehr oft von Elektrikern verwendet, wenn sie Kabel in einem Haus verlegen und die losen Enden noch nicht richtig angeschlossen haben. Die Polizei ging daraufhin noch einmal die Akten durch und es wurde an der Oregon State University die weiteren Untersuchungen des Falles aufgenommen. Die Beamten fragten jetzt gezielt junge Studentinnen, ob sie einen seltsamen Mann gesehen haben oder ob sie sich mit ihm getroffen haben oder irgendwas entdeckt haben. Und eins der Mädchen hatte sich mit einem jungen Mann zum Koksen verabredet, der mit einem Kombi vorgefahren war. Und da lagen ganz viele Baby- und Kleinkindersachen drin. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so unser Mensch ist, aber eine andere Studentin erzählte den Beamten von einem Mann, der bei den Studentenwohnungen herumgeschlichen ist und sagte, er sei ein Vietnam-Veteran. Einige der Mädchen waren auch von ihm angerufen worden und er hätte sie bei ihrem richtigen Vornamen genannt und gefragt, ob sie Zeit für eine Cola und ein Gespräch hätten. Er soll immer öfter von den Leichen und den vermissten Frauen geredet haben und die Studentinnen würden ihm gerne zusammen mit der Polizei eine Falle stellen, weil sie den Mann total unheimlich finden. Ja, und das funktioniert so. Die Polizei sagte der Frau, dass wenn der Mann sich wieder melden würde, soll sie versuchen, ihn hinzuhalten, bis sie zu ihm, also bis die Polizei zu ihr hinkommen konnten. Und eines Nachts, ein paar Wochen später, rief der Mann tatsächlich erneut an und fragte die Frau, ob sie bereit wäre, sich in 15 Minuten mit ihm zu treffen. Sie sagte, ja, wir können uns gerne treffen, aber ich brauche ein bisschen in einer Stunde. Er stimmte zu und sobald sie auflegte oder aufgelegt hatte, hat sie die Polizei informiert. Eine Stunde später tauchte der Mann auf und wurde von mehreren Polizisten begrüßt. Er identifizierte sich als Jerome Henry Brudos. Tja, die Polizei hat eigentlich keinen Grund gehabt, den Herrn Brudos festzunehmen. Wenn man genau schaut, weil eigentlich hat er bis jetzt noch nichts Böses gemacht. Aus ihrer Sicht, haben aber beschlossen, die Sache sich doch genauer anzuschauen. Die Überprüfung ergab dann, dass Brudos als Elektriker arbeitet und man fand in seinen Akten eine Zwangseinweisung ins Oregon State Hospital wegen Übergriffe auf junge Mädchen. Grund genug für den Chefermittler Jim Stovall, dem damals 30-jährigen Jerry, wie er sich selber nannte, einen Besuch abzustatten. Jim Stovall erzählt das in einer Doku so. Wir gingen ums Haus und redeten. Die Polizisten fanden ein Seil, mit dem auch die Leichen von Sprinkler und Sally gefesselt waren. Es war also sofort klar, dass Jerry vermutlich mit den Taten etwas zu tun hatte. Tatsache war aber, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt weder Haftbefehl noch Durchsuchungsbefehl hatte und so keine Beweisstücke mitnehmen durfte. Ohne das Seil würde ihnen ein wichtiger Beweis fehlen. Unerklärlicherweise löst Jerry Brudos das ganze Problem selbst. Er sah wohl, dass die Beamten sehr an dem Seil interessiert waren und fragte, ob sie etwas davon mitnehmen wollten und schnitt ihnen ein Stück ab. Ja, das war für die Forensiker natürlich ein gefundenes Fressen, denn das Seil und die Leichen und Jerry Brudos dann in einen Zusammenhang zu bringen und eine Verbindung herzustellen, das ging relativ schnell. Brudos selbst, jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob er weiterhin mit der Polizei seine Spielchen treiben könnte, kontaktierte einen Anwalt, der ihm dazu rät, der Polizei nur dann eine Durchsuchung von Haus und Auto zu gestatten, wenn er sicher sei, dass er unschuldig ist. Als die Polizei dann endlich einen offiziellen Durchsuchungsbefehl vorzeigen kann, war Brudos ihnen zuvorgekommen. Man fand den Innenraum des Autos klatschnass und auf die Frage, was denn da passiert sei, antwortet Brudos, ja, er wäre durch die Waschstraße gefahren und sein Sohn habe das Fenster offen gelassen. Tja, jetzt brauchte man natürlich dringend Beweise, um den vermeintlichen Lustmörder dingfest zu machen. Eine Option war noch, dass eins der Opfer, die entkommen konnten, Brudos anhand von Fotos identifizieren könnten. Damit hätte man zumindest den Tatbestand der versuchten Entführung gegen ihn in der Hand gehabt und tatsächlich identifiziert die 12-jährige Gloria Smith, die wir vorhin schon genannt haben, ihren Angreifer als Jerry Brudos und somit kommt es zur Verhaftung und zur Verurteilung. Tja, und es ging erstmal Richtung Norden, was ich allerdings nicht verstehen konnte. Ich meine, er gibt denen schon das Seil, daran kann man ja schon feststellen, hey, da ist doch was, das passt doch überein irgendwie, aber scheinbar hat es nicht funktioniert, ne? Ja, das wird mit diesem Hochmut erklärt, den so Serienkiller wohl an den Tag legen der Polizei über, weil sie schon so oft durchgekommen sind. Ja, aber es muss es muss ja vergleichbar sein. Das ist doch das gleiche Seil wie die andere Leiche oder so, ne? Aber ja. Auch da hat man scheinbar wohl nicht ganz genau und sauber gearbeitet. Aber sauber gearbeitet hat man bei der Verhaftung und Verurteilung. Und zwar am 30. Mai 1969 wurde das Ehepaar Brudos auf dem Weg nach Norden zur kanadischen Grenze abgefangen. Im Gepäck hatten die Beamten einen Haftbefehl. 400 Kilometer vor der Grenze fand die Polizei Brudos, der sich unter einer Decke auf dem Rücksitz versteckte. Nach seiner Verhaftung rief Brudos seinen Anwalt zu sich ins Gefängnis. In einem 5-stündigen Gespräch gestand Jerry Brudos alle Morde und schilderte seine Taten in allen entsetzlichen Einzelheiten. Der Anwalt empfahl ihm zu schweigen. Ohne Geständnis oder weitere Beweise wird es schwer für die Polizei sein, ihn zu verurteilen, aber mit einem Trick entlockte ihm dann der Chefermittler Jim Stovall doch noch ein Geständnis. Er packte den Serienmörder an seiner Schwachstelle, die Idee, dass er schlauer wäre als die Polizei und nach Belieben mit ihnen spielen könne, wie er wollte, was wir ja schon mehrfach berichtet haben. Jim Stovall gibt Jerry Brudos immer mehr das Gefühl, in den Verhören mehr Freund als Ermittler zu sein und so gesteht der Mörder in einem vermeintlich privaten Gespräch die Morde. Außerdem belastet er sich durch ein Foto unabsichtlich selbst. Das finde ich auch sehr cool. Er hat die Leiche eines seiner Opfer in der Garage an einem Haken gehängt, hat die Lieblingskleider und die Schuhe angezogen und dann einen Spiegel unter sie gestellt, damit er ihr unter den Rock sehen kann. Als er davon ein Foto machte, lichtete er sich ohne zu wissen selber darauf ab. Ja, das ist dumm gelaufen an der Stelle. Also, aber es zeigt auch diese ganze, weiß ich nicht, perverse Art von dem Typ, oder? Da noch einen Spiegel drunter zu legen, was weiß ich so, um auf einen Blick alles zu haben und dann noch Fotos zu machen. Fotos hat er wohl sehr viele gemacht, das hört man dann später, also kann man später in der Doku hören, die hat er sogar aufgehängt in seiner Werkstatt in der Garage. Also das war dann alles sehr offensichtlich, nachdem man halt diesen Durchsuchungsbefehl hatte. Wie es dann immer so ist, was machen die Jungs? Erstmal im Gerichtsprozess auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Und da wurde natürlich dann auch das schwere Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter herangezogen. In Summe gab es dann tatsächlich 7 unabhängige Gutachten von 7 Psychologen, aber alle mit dem gleichen Ergebnis. Brudos ist voll schuldfähig. Am 27. Juni 1969 stand Jerry Brudos schweigend vor seinem Richter und wurde zu 3-mal lebenslänglich verurteilt. Das heißt, frühestens mit 66 Jahren hätte er einen ersten Bewährungsantrag stellen können. Dazu sollte es aber nicht mehr kommen. Jerry Brudos starb am 28. März 2006 an Leberkrebs. In Gefangenschaft im Gefängnis. Damit ist für uns der Fall abgeschlossen. Ja. Und es zeigt uns immer wieder, dass wir nach etwas über einem Jahr Podcasten doch immer noch krankere Leute finden. Also klar, also wir haben echt schon viele kranke Leute gehabt, aber irgendwie, es ist immer faszinierend, was für Ticks die Leute noch alle haben. Also ja, es ist die Spielarten sind unglaublich an der Stelle, ja. Also, Jerry Brudos, der Lustmörder. Das ja. Ist unser Kandidat diesmal. Ich hoffe, gut. Es hat euch gefallen. Wir können euch definitiv sagen, es wird die längste Face of Death-Folge heute, weil wir sind noch nicht fertig. Wir machen jetzt ein bisschen Social Media, Dankeschön und Werbung, weil das gehört auch einfach zu diesem Podcast dazu. Und Kommentare, E-Mails, Facebook, das rattern wir jetzt mal noch ein bisschen runter. Und das erste würde ich gerne Klaus in die Hand drücken, der holt schon wieder Luft, der möchte was sagen. Ja, ich muss was sagen. Der kennt den Podcast nämlich. Oder was wolltest du noch vorher sagen? Ich wollte was anderes sagen, haben wir jetzt nicht abgesprochen. Idee wäre, wollen wir das neue Krimi-Rätsel vorziehen für Leute, die jetzt die bitte. Kommentare vielleicht gerne überspringen möchten. Aber wir werden auf jeden Fall die Kommentare vorlesen, weil mir persönlich geht es so, ich mache ja nicht nur Podcasts, ich höre ja auch sehr gerne Podcasts, da kommen wir dann gleich anschließend drauf. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich irgendwo mal einen Kommentar abgebe, wenn das dann auch erwähnt wird. Aber ich würde das Krimi-Rätsel kurz vorziehen, weil wer dann die Kommentare nicht in aller Gänze hören will, der kann dann an der Stelle gerne abschalten und sich von unserem Fall erstmal erholen. Dann lass mal krachen. Dann lass mal krachen. Überschrift ist diesmal der Ghostwriter. Ein Mann schrieb etwas auf. Es kam ihn und andere teuer zu stehen. Und ich gebe dazu noch, es ist diesmal kein Mord, es ist ein Betrug, um den es diesmal geht. Ah. Hat einer, hat einer den Eiffelturm verkauft? Da hat einer den Eiffelturm verkauft, aber das hatten wir schon. Das wäre ja einfach. Ja, also, ich sag nochmal, ein Mann schrieb etwas auf. Es kam ihn und andere teuer zu stehen. Ich bin gespannt, kann man drauf kommen? Ja, gut, kommen wir zu den Kommentaren. Wie gesagt, ich höre gerne auch selber natürlich Podcasts und wir sind erwähnt worden, und zwar der Richard Hemmer und der Daniel Messner, die machen zusammen den Zeitsprung FM Podcast. Da geht's um Geschichten aus der Geschichte und die haben in der Folge 85, die da heißt, ein Arm, ein Hai, ein Kriminalfall, uns sehr freundlich erwähnt. Dafür sagen wir Danke und machen hier ein bisschen Werbung für den Podcast selber und gerade für die Folge 85, weil das ist auch was für Leute, die hier unseren kleinen Podcast anhören. Da geht's nämlich um Folgendes und sie beschreiben das so: Wir springen für diese Geschichte in die 30er Jahre nach Australien. Ein vor der Küste Sydney gefangener Hai birgt ein Geheimnis, das einen der noch immer bekanntesten Kriminalfälle Australiens auslösen wird. Sollte man mal reinhören, mehr verrate ich nicht. Das müsst ihr selber machen, bisschen Neugierde. Ja, ich habe es angehört, sehr, sehr schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, als nächstes kommen wir zu einer E-Mail. Sowas freut mich immer wieder. Wir wissen mittlerweile, dass wir auch, ich sag mal, Fachleute haben, die unseren Podcast hören. So nenne ich es mal, ne? Fachleute? Ich glaube schon, ja. Also wir wissen, also wir haben, glaube ich, einen bei der Polizei, der selbst, glaube ich, Mordermittler ist, meine ich irgendwie. Und ja, es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, dass die Leute sich so ein bisschen zu erkennen geben. Und wir haben jetzt eine E-Mail von jemandem bekommen. Da haben wir auch ausdrücklich gesagt bekommen, dass wir nicht sagen, von wem das ist und warum das ist oder so. Aber es wäre natürlich vielleicht auch irgendwann mal schön, wenn irgendwie einer sagt, Mensch, ich höre einen Podcast und ja, ich bin Forensiker, ich bin Tierarzt, hätte ich mal gesagt, ich bin Arzt oder was weiß ich. Wir können uns mal über andere Sachen unterhalten als über Frauenkleider und abgesägte Füße. Aber wir haben eine E-Mail bekommen und zwar: Hallo Klaus, hallo Hatti, mit großem Interesse höre ich seit einiger Zeit die Cache-Frequenz. Das ist ein Geocaching-Podcast, den ich zusammen mit zwei anderen Podcastern mache und Klaus ausgeliehen wird. Der hat da auch einen kleinen Auftritt immer in Frauenkleidern und Schuhen. Oh Gott. Ja, da schreibt nämlich der E-Mail-Verfasser: Für mich als Geocacher-Newbie ist die Muggel-Story total interessant. Da kann ich noch was lernen. Ja, das ist auch der Sinn und Zweck dieser Muggel-Story, die Klaus dort vorliest. Ja, und seit etwa 2 Wochen höre ich nun euren Face of Death Podcast nach. An einem Stück ist das wirklich schwere Kost. Nun aber mal zum eigentlichen Grund dieser E-Mail. Und zwar geht es um den Fall Barbie und Ken. Als Schwester von 3 Brüdern ist für mich unvorstellbar, eine solche Gräueltat an einem Familienmitglied zu begehen. Stimmt sie Klaus voll zu? Da ist Blut dicker als Wasser, hat Klaus ja gesagt. Aber vielleicht ist es in zerrütteten Familien anders. Auch in Deutschland kann man für ein Vergehen nicht doppelt belangt werden. Sieh hierzu, gut, das können wir jetzt, ich weiß nicht, ob du es noch verlinken willst. Ja, das kann ich, aber das steht ja in den Kommentaren. Ach so, nee, das steht nicht in den. Das kann ich noch verlinken, ja. Das ist ein Link zur kriminalpolizei.de. Das haue ich mit in die Show jetzt noch rein, ja. Jetzt kommt das Interessante zum Thema DNA-Abgleich. Allgemein muss man wissen, dass ein Haar ohne Wurzel schwieriger zu analysieren ist als ein Haar mit Wurzel. Hier liegt die DNA im Zellkern. Um die DNA in kleinste Bestandteile aufzusplitten, dauert es tatsächlich auch heute noch relativ lange. Acht Stunden, wenn die DNA in aufgereinigter Form vorliegt, das heißt aus dem Zellkern entnommen in Reinform. Ist das DNA-Profil vorhanden, muss man es dann ja noch abgleichen. Hier eine recht einfache Erklärung zur DNA-Analyse, wird Klaus auch nochmal verlinken. Zum Thema Fingerabdrücke kann ich leider nicht weiterhelfen. Ich glaube zu wissen, dass ca. 80 Punkte auf so einem Abdruck übereinstimmen, ist aber nur Halbwissen. Solltet ihr zum Thema DNA-Analysen Fragen haben, kann ich versuchen, euch weiterzuhelfen. Bin derzeit DNA Sequenzierungsdienstleister. Na, sauber. Also, ich sag dir, wir haben hier Fachleute, Fachmänner, Fachfrauen und hier haben wir mal jemanden, der ein bisschen Ahnung von DNA hat. Ja, das ist ja vielleicht auch schön, wenn wir so eine geheime Quelle haben, wo wir mal nachfragen können, weil das ist genau nämlich das, wir hier nicht weiter erwähnen, wer das ist und wer uns geschrieben hat. Auf jeden Fall endet es mit lieben Grüßen. Die schicken wir an der Stelle auf jeden Fall zurück. Danke. Ich meine, ja. Dann mache ich mal weiter mit Facebook. Wir haben es heute in die einzelnen sozialen Medien unterteilt. Da hat uns geschrieben der Stefan Schmidt: Hey ho, gefällt mir gut euer Podcast, bin aber erst jetzt darauf gestoßen und gerade durch mit Black Dahlia. Ich merke, ich bin endlich alt, weil ich geschockt darauf reagiert, dass ihr Orson Welles nicht kennt. Sein nicht beendeter Film war übrigens nicht Moby Dick, sondern Don Quixote. In Moby Dick spielt er nur mit. Aber darauf seid ihr eh längst hingewiesen worden, inzwischen schätze ich mal. Interessant ist, dass es Terry Gilliam mit seinem Versuch, das Buch zu verfilmen, auch nicht viel besser erging. Wenn ihr wisst, wer Gilliam ist, Man sollte jedoch wenigstens wissen, dass Wells berühmtester Film Citizen Kane ist und so nicht ganz unbedeutend jetzt. Gut gelacht habe ich bei der Bemerkung, dass besoffene Kinder die Wahrheit sagen. Wird das gesagt? Ist denkbar, aber okay. Ich denke eher, dass im Wein die Wahrheit liegt und Kindermund Wahrheit kundtut. Aber schöne Verschmelzung beider Redewendungen, trotz allem. Da gibt es einen Daumen hoch hier, diesen Facebook-Daumen. Kurz einwenden möchte ich noch, dass ihr euch nicht so vor Verschwörungstheorien fürchten solltet. Die Suche nach Antworten bei ungelösten Fällen werfen ja immer irgendwie Fragen auf. Solange man sie nicht als endgültige Lösung oder Wahrheit verkauft, ist eine Verschwörungstheorie nichts anderes als die Suche nach Alternativen oder überhaupt Antworten und damit legitim, finde ich. So, ich lausche dann mal weiter. Ja, vielen Dank. Ja, Verschwörungstheorien, wir haben es halt gesagt, wir werden dem nicht so viel Raum einräumen, aber manchmal kommen wir natürlich auch nicht dran vorbei. Ich glaube, haben wir hier und da auch schon mal die ein oder andere Theorie vorgestellt, wo gar nichts ging, ne? Ja, ja. Ist halt einfach so. Das war jetzt mal eine längere, ausführliche Facebook-Nachricht. Wir haben auf unserer Facebook-Seite Face of Death Podcast, da dürft ihr auch gerne liken. Da posten wir jetzt auch öfter mal Beiträge, sei es, haben wir noch gar nicht verblockt, es gibt, ich habe hier ein Probeexemplar für ein Mausbett liegen, der Vorschlag kam schon, es würde dem Face of Death Podcast doch gut tun, wenn man ein Schneidebrett bedrucken würde. Polizeiabsperrband habe ich auch gelesen irgendwo. Habe ich geguckt, gibt's. Gibt's auch. Man kann alles bedrucken. Leichensäcke fand ich ein bisschen makaber. Ja, nee, das machen wir nicht. Wir wollen hier nicht, wollen wir nicht. Ja, und wie gesagt, es gibt noch mehrere Facebook-Kommentare, die wir nicht alle runterrattern können, könnt ihr einfach mal bei Facebook nachlesen. Wir haben auch noch Vorschläge bei Twitter vom Crossgolf, True Rebel und Herrn Alzheimer bekommen. Dazu wird aber auch nicht weiter was gesagt. Den Vorschlag von Waldemar, den wir vorhin gehört haben, haben wir auch aufgenommen. Und ich glaube, jetzt rattern wir noch die Kommentare schnell durch mit den Lösungen vom letzten Mal und dann sind wir auch am Ende, ne? Ja, das sollten wir aber machen, weil ich finde das gut, wer sich die Mühe macht, uns was zu schreiben, soll das auch ruhig hier hören, dass wir das tatsächlich lesen und uns Gedanken drüber machen. Ich fange an mit dem Carsten. Der hat uns geschrieben, hui, erstmal danke für das Vorlesen meiner Antwort zum letzten Krimi-Rätsel in der aktuellen Folge. Entgegen der Ankündigung am Anfang der Folge scheint mir die Lösung des aktuellen Rätsels aber doch auch recht einfach. Der besondere Tag, an dem es Liebesgrüße gab, war sicherlich der 14.02.1929. Es handelt sich vermutlich um das sogenannte Valentinsmassaker in Chicago, bei dem es sich um einen Schusswechsel zwischen Mafiagruppen handelte. 6 Opfer wurden sofort getötet. Ein 7. Mann verstarb 3 Stunden später an seinen Wunden. Mit freundlichen Grüßen, Carsten. Ja, das ist so korrekt. Das haben wir am Anfang schon gesagt. Das ist die Geschichte 6 oder 7. In Summe 7. Auf den ersten Blick 6. Ja, den nächsten Kommentar muss ich ein bisschen schmunzeln. Da ist nämlich der Peter in seinem Podcatcher auf eine spannende Krimisendung gestoßen. Das passiert aber nur, wenn man sie abonniert, oder? Auf jeden Fall schreibt er, da bin ich in meinem Podcatcher auf eine spannende Krimisendung gestoßen und werde zum Schluss gleich auch noch auffordern, ein Rätsel zu lösen, da ich Fan der Filme des Regisseurs und Drehbuchautors Billy Wilder bin und natürlich auch manche mögen es heiß schon dutzende Male gesehen habe, ist der Fall für mich eigentlich klar. Es handelt sich wohl um den das Valentinstagsmassaker vom 14. Februar 1929, als im Rahmen eines Bandenkrieges in Chicago Männer in einer Autowerkstatt erschossen wurden. Das Einzige, was mich verwirrt hatte in der Fragestellung des Rätsels, ist von 6 Opfern die Rede. Es kam bei dem Massaker aber 7 ums Leben, aber bei einem nochmaligen Hören des Rätsels fiel mir die Formulierung auf. Das ist nämlich das Entscheidende gewesen. Klaus hat das nämlich ganz richtig formuliert. Erst waren es 6 und dann 7, aber das haben wir ja am Anfang schon erklärt. Und er hofft endlich richtig. Haben wir ja genannt, hast alles richtig gemacht und Klaus kann dann sich mal um Sascha kümmern. Genau, und der schreibt uns, gute Folge Wikipedia, ist übrigens sicher, dass die Serie Dr. Kimble auf der Flucht von diesem Fall inspiriert ist. Da geht es um die Marilyn Shepard, das war ja der Fall, den wir davor hatten. Da gibt es einen Link entsprechend in die Wikipedia. Zudem heißt die Serie im Original The Fugitive, was man durchaus mit der Flüchtling übersetzen kann. Auch dazu gibt es einen Link auf leo.org. Dazu würde auch der Film passen, den ihr schon erwähnt habt. Die Serie wurde nämlich später auch als Spielfilm umgesetzt mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones. Der Film lief in Deutschland unter dem Titel Auf der Flucht. Zum Krimi-Rätsel habe ich noch eine Frage. Handelt es sich bei dem besonderen Tag um einen Feiertag? Ansonsten kann ich nur sagen, tolle Folge, macht weiter so. Und an der Stelle muss ich mich ganz kurz beim Sascha entschuldigen. Ich habe tatsächlich nicht erwartet, dass eine Nachfrage in einem Kommentar kommt. Deswegen habe ich dir darauf nicht geantwortet. Aber ich denke, du hättest die Lösung gefunden, wenn ich dir geantwortet hätte. Also ich denke mal, passt schon. Was sagt der Rainer? Der Rainer sagt, er hat spontan an das Valentinsmassaker gedacht. Nach einem schnellen Faktencheck in der Wikipedia war er sich 100% sicher, hat aber so ein bisschen geschwankt, weil die Wikipedia von 7 Toten spricht. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, warum, wieso das war. Die Formulierung von Klaus war auf die 6 bezogen und den 7. Toten gab es halt 3 Stunden später. Und ist das Bulli Herwig? Nee, ne? Nein, das ist die Bulli, habe ich gelernt. Genau. Ist mit dem aktuellen Krimi-Rätsel vielleicht das Valentinsmassaker vom 14. Februar 1929 gemeint? Ja, das wissen wir jetzt. Dieses war Teil eines Bandenkriegs in Chicago. 6 Männer wurden dabei von Mitgliedern einer verfeindeten Gang erschossen. Ein weiterer verstarb später. Also das ist genau der Hergang. Und ich freue mich, dass das auch in den Kommentaren so dann aufgedröselt worden ist. Also das finde ich gut. Genau, und das hat auch die Christina Loh gemacht, die ja als Miss Ophelia bei Wikipedia vielleicht auch mal ist irgendwann. Bei Wikipedia, genau. Aber vorher ist sie noch bei Twitter bis dahin, habe ich gelernt. Ja, ganz genau. Und die hat auch natürlich das Valentinsmassaker aufgedröselt und auch doch mal die 6 und 7 Totenregel da eingebaut mit den verfeindeten Banden. Und man konnte Al Capone nichts nachweisen, wie so oft. Und ja, großes Lob für euren Podcast, auf den ich gerade erst jetzt durch den Zeitsprung-Podcast, erwähnt mir gerade eben, gestoßen bin. Jetzt bin ich aber erstmal mit dem Nachhören beschäftigt, aber lasst uns mal davon nicht abhalten, neue Folgen zu produzieren. Nein, wir sind also schwer dabei und treffen uns jeden Tag im Keller und klöppeln irgendwas zurecht. Ja, und auch der Ralf hat das richtig gelöst mit dem Valentinsmassaker und auch das 6 und 7 Tote richtig aufgeklärt. Und das letzte Wort, was die Kommentare betrifft, hat heute der Isopode. Und da ihr beide euch gut kennt, überlasse ich das gerne dir, das vorzulesen. Ja. The Master himself, ich glaube, derjenige, welche der... Der auf Quizduell jetzt Fragen stellt zum Rätsel. Ja, man kann. Zuerst möchte ich euch sagen, dass mir die Folge ausgesprochen gut gefallen hat. Ich finde eine eurer besten. Warum? Weil der Fall war gut, die Darbietung war gut, das ungeklärte Ende, man weiß es nicht. Oder weil es vielleicht einfach nur um Dr. Kimball ging. Im Fernsehen hat er jahrelang auf Verflucht geguckt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Sehr schön. Ja, lieber Wolfgang, gern geschehen. Du hattest jetzt auch das letzte Wort. Ich bin auch froh, dass jetzt die Zeit um ist. Ich glaube, wir haben jetzt gute 90 Minuten gepodcastet. So lange haben wir noch nie gepodcastet. Ich weiß nicht, wie das dann in einem Dreivierteljahr oder einem Jahr, dass dann Radio ISN, sofern es sie uns noch ausstrahlen, das dann regeln. Dann müssen sie überziehen. Sie räumen ja immer eine Stunde ein, aber gut, manchmal ziehen auch über. Aber ja, ich kenne das Sendeformat nicht. Aber hört mal rein, Radio ISN. Wir wissen, dass die Sendung auch im Radio sehr gut angekommen ist. Und ja, wenn wir jetzt auch vielleicht neue Hörer durchs Radio bekommen haben, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Hallo, wir haben euch durchs Radio gehört. Freut uns, freut das Radio. Und ich möchte an dieser Stelle mal wieder sagen, Klaus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Die Bratkartoffeln haben dir geschmeckt, mir hat die Leber geschmeckt. Und ich möchte einfach mal sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend und den Hörern auch noch einen schönen Tag, wenn man das so nennen kann. Leichte Kost war es heute nicht. Holt euch ein Eis, setzt euch in die Sonne. Ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auch tschüss, Hatti. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Und ja, ihr wisst es, passt auf euch auf. Servus. Case closed.